Aus Anlass des 22. Todestages vom großen Genossen Kim Il-sung fanden jüngst in Rumänien, Indien, Malaysia, Äthiopien, Bulgarien, Uganda, Thailand und Russland Seminar über seine Verdienste, Gedenktreffen, Gesprächsrunde, Vortrag und Foto-, Bücher- und Kunstausstellung der DEVRK statt. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, dass Genosse Kim Il-sung dank seiner unvergänglichen Verdienste um die heilige Sache für das Gedeihen des Vaterlandes, das Glück des Volkes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt, in den Herzen der Koreaner und progressiven Menschen fortlebe.